Das ist ja köstlich. Woher hast du da immer diese pikanten Geschichten da, wenn du das immer unbedingt einfließt? Sag mal, bereust du? Nee, was für ein Fall. Wieso? Dass du sie geheiratet hast. Diese aufgedunsene Kuh. Komm, Britta, auf. Schau sie dir doch an. Es ist noch nicht mal 11. Und sie ist stockbetrunken. Ach, lass sie doch. Interessiert mich, Gab. Wie hält man 2 Jahre Ehe mit so einem Weib aus? Wenn man dich entzieht. Wenn du in 10 Jahren im besten Alter bist, dann ist sie eine Greisin. Was soll das? Hast du schlechte Laune? Ich versuche nur, deine Psyche zu ergründen. Ja? Das steckt dir wieder die Köpfe zusammen. Komm, Liebling, jetzt musst du mit mir tanzen. Irene, muss das sein? Oh, ich störe wohl bei eurem intimen Geplauder. Entschuldigen Sie, Britt. Aber mein Gatte steht Ihnen ja schon tagsüber zur Verfügung. Aber musste das sein? Ich sehe nicht, was zwischen euch läuft. Das ist doch Unsinn. Britt ist meine rechte Hand, mehr nicht. Wie oft soll ich das noch hier erdulden? Du musst mich ja für sehr blöd halten. Was ist? Ich will tanzen. Das ist meine Party. Pass doch auf. Meine Güte, du kannst ja kaum noch stehen. Ich bin ausgerutscht. Du sollst nicht so viel trinken. Ich trinke so viel, wie ich will. Manfred, gib doch mal mein Glas rüber. Irene, ich meine das doch gut mit dir. Ja, das mag ich. Danke, mein Lieber. Danke. Hast du über unser Gespräch von heute Morgen nachgedacht? Hab ich. Und? Nein. Irene. Weißt du, wie viel ich dir in den letzten 2 Jahren gegeben habe? 380.000 Mark, irgendwann muss man ja Schluss sein. Irene, ich würde dich nicht bitten, wenn es nicht wirklich dringend wäre. Spar dir die. Monika, Kind! Ich dachte ja schon, du kommst überhaupt nicht. Tut mir leid, Mutti, dass ich mich verspätet habe. Ja, setz dich. Kind, was wirst du trinken? Noch einen Saft vielleicht. Nein, ich hol dir einen. Ach, die ist ja wieder betrunken. Na, willst du deinem Stiefvater nicht die Hand? Ach, lass mich in Ruhe. So, und jetzt erzähl mal. Willst also nicht mehr studieren? Wozu denn, Mutti? Um eine Karriere als arbeitslose Akademikerin zu machen. Na, meine Worte. Aber was dann? Ich hab dir doch erzählt, dass Hajos Eltern ein Hotel auf Sylt besitzen. Aber dann bist du wieder mit dem Hajo zusammen? Ja, bist du wieder mit Hajo zusammen? Ja, fester als je zuvor. Mensch, Monika, es freut mich doch. Vor 2 Wochen ruft Hajos Vater an. Direkt neben seinem Hotel stand eine Surfschule zum Verkauf. Naja, wir sind sofort hin und haben sie uns angesehen. Eine Surfschule? Bringt denn sowas etwas ein? Ach, Mutti, das ist eine absolute Goldgrube. Allerdings müsste ich etwas Startkapital haben. Ja, darüber macht ihr nun mal gar keine Sorgen. In finanziellen Dingen ist deine Mutter nämlich mehr als großzügig. Hör einfach an ihm vorbei. Wir sprechen morgen darüber, ja? Ich bin jetzt so müde. Ich kann aber nur bis Mittag bleiben. Hajo holt mich ab. Wir müssen auch Sylt eine Menge Formalitäten erledigen. Ja, kannst du nicht einmal länger als einen Tag bleiben? Na, komm doch mit. Es geht nicht. Ich habe Termine für diese Woche. Na, komm am Wochenende nach. Ich besorge dir das schönste Zimmer. Mit Blick aufs Meer. Was soll sie denn da? Sich erholen. Oder hast du noch nicht bemerkt, wie sie aussieht? Ja, ich weiß nicht. Mutti, du steigst Samstag früh in den Zug. Und bist 5 Stunden später bei uns los. Mutti, tu mir den Gefallen. Na, also gut, warum nicht? 2, 3 Wochen will. Oh Gott, entschuldige. Oh, ich muss ins Bett. Warte, ich helfe dir. Das ist nicht nötig. Ich komme schon zurecht. Was drin? Ja, hier. Du musst alles trinken, sonst hast du morgen wieder einen Rumschädel. Nee, ich mag nicht mehr. Du finanzierst Monika also die Surfschule? Naja. Sie ist doch mein einziges Kind. Und was ist mit mir? Ich kann ja... Irene? Irene! Scheiße, verdammte! Ja, wieder schauen. Und grüßen Sie doch bitte Ihre Mutter. Ja, danke. Komm wieder nach Hause. Danke, ich grüße Sie. Das ist ja eine tolle Party. Was ist das? Vodka Lemon. Ich möchte auch einen. Seit wann trinkt sie wieder? Hat sie je damit aufgehört? Du siehst einfach mit an, wie sie sich langsam zugrunde richtet. Sie ist alt genug. Ja, für dich. Dreh mir nicht das Wort im Mund rum. Das stimmt es etwa nicht? Du hast doch längst das Interesse an ihr verloren. Ich habe keine Lust, mich zu streiten. Mhm. Aber ich, mir ist es nämlich nicht egal, meine Mutter leiden zu sehen. Sie leidet, weil sie leiden will. Na toll, du machst es dir immer wieder sehr leicht. Jeder ist selbst für sein Leben verantwortlich. Ach ja, wie steht es denn mit deinen? Wie wärst du denn allein an alles gekommen? Immer den neuesten Sportwagen, First-Class-Flüge, Schuhe aus Italien und. Der Preis, den ich dafür zahle, Apfelsinen, Haut und Krampfadern, das ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Schämst du dich eigentlich nicht? Wie anders als mit Geld will deine Mutter noch jemand ins Bett kriegen. Ach, du widerst mich an. Steck dir deine Moral sonst vorhin. Du schmieriger kleiner Gigolo. Sie hat recht, Irenchen. Ich hab dich satt. Monika, kommst du? Frühstück ist fertig. Danke, ich hab keinen Appetit. Ach, nun komm, Kind, trink wenigstens einen Kaffee mit uns. Von mir aus können Sie gerne wegbleiben. Wenn ich den sehe, kommt mir der Kaffee von gestern hoch. Monika, das geht nun wirklich zu weit. Lass sie doch, sie genießt es, mich fertig zu machen. Taucht alle paar Wochen hier auf und spielt den Moralapostel. Das kennen wir doch bereits. Ach, Gerd Noack, eines Tages rutscht du auf der Schleimspur aus, die du absonderst, und brichst dir den Hals. Monika, ich dulde nicht. Du duldest viel zu viel. Dass dieser Kerl dich ausnutzt, nach Strich und Faden. Dass er dich mit dieser Tussi betrügt. Damit meint sie Britt. Das ist doch nicht wahr. Mutti, von mir brauchst du nicht die glückliche Ehefrau zu spielen. Du weißt doch besser Bescheid als ich. Aha, dann wird es dramatisch. Möchte noch jemand Kaffee? Ja, das eigentlich geschafft damals in Spanien. Naja, ich kann mir schon denken. Eine romantische Sommernacht, ein bisschen Gesülze. Hat sich bestimmt viel Mühe gegeben, mehr als heute. Jetzt ist aber Schluss. Ja, er sich versah, saß am gemachten Nest. Reiche Witwe, Immobilien, ansehnliches Vermögen. Und er durfte den Chef spielen, in Papas Firma. Kind! Die er inzwischen völlig heruntergewirtschaftet hat. Weil er bloß an seinen Spekulationen interessiert ist. Und du bezahlst das alles auch noch. Langsam habe ich das Gefühl zu stören. Geh, bleib hier. Und du, Monika, du bist jetzt still. Müsst ihr mir denn jedes Mal die Freude verderben? Ich habe dieses Gespräch nicht angefangen. Was sind denn das für Zustände, wenn Tochter und Vater sich nur noch anschreien? Stiefvater, bitte. Ich ertrage das nicht länger. Können wir nicht einmal in Frieden zusammen frühstücken wie jede andere Familie auch? Ach, Mutti, willst du es eigentlich nicht sehen? Wir sind keine Familie. Ich gratuliere. Jetzt setz dir wieder die Flasche an den Hals. Wie denken Sie sich das denn? Seit 5 Monaten warte ich auf mein Geld. Das ist mir ja noch nie passiert. Da muss ein Versehen der Buchhaltung vorliegen. Versehen? 42.000 Mark. Und Sie vergessen aus Versehen die Überweisung. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Herr Bongert, ich verstehe Sie ja. Davon habe ich aber nichts. Ich setze Ihnen eine letzte Frist von 2 Wochen. Wenn das Geld bis dahin nicht auf meinem Konto ist, sehen wir uns vor Gericht. Sie kriegen das auch schriftlich. Das geht schon in Ordnung, da können Sie sicher sein. Herr Bongert, so nichts für ungut. Ich habe hier die restlichen Unterlagen fürs Amtsgericht. Der Notar sagt, es würde glatt über die Bühne gehen. Leg sie dahin. Ja Gott, was machst du für ein Gesicht? Ungas war am Apparat, er wartet nicht mehr länger. Das musste ja so kommen. Scheiße, und jetzt? Ich weiß es doch nicht. Schrei mich nicht an. Ja, entschuldige. Von deiner Frau ist nichts zu erwarten? Nein, kein Pfennig. Das sagt sie doch jedes Mal. Ja, und diesmal meint es auch. Irene investiert jetzt anderweitig. Ja? Monika will sich selbstständig machen. Den Rest kannst du dir denken. Der Geldregen geht nun über ihr nieder. Scheiße. Ja. Ich fahre gleich morgen früh zum Notar. Es wird höchste Zeit, dass die Firma in eine GmbH umgewandelt wird. Hast du das für eine Lösung? Na, jedenfalls kommt dann keiner an mein Privatvermögen ran. Mein Privatvermögen? Soll es ein Witz sein? Wo hast denn du welches? Mal abwarten. Na, danach, wenn wir Konkurs angemeldet haben, dann gehen wir alle zum Sozialamt. Wir starten etwas Neues. Ach ja? Ja. Ach komm, nicht die Freizeit. Ja, doch, genau die meine ich. Gerd. Hast du mit den Holländern gesprochen? Ja, aber... Und, was haben sie gesagt? Wir suchen Partner, möglichst aus Deutschland. Na also, guck dir das an. 60 Hektar, 4 Erlebnisbäder, 3 Restaurants, 1 Kinocenter. Das ist ein super Projekt. Daran kann man sich für alle Zeiten gesund stoßen. Gerd, die fordern eine Mindesteinlage von 500.000. Und das eher noch zu wenig. Sei doch mal vernünftig. Du kannst ja nicht mal deine dringendsten Schulden bezahlen, geschweige denn 500.000 investieren. Vielleicht doch. Wie willst du das machen? Wo soll das Geld herkommen? Willst du deiner reichen Frau den Hals rumdrehen? Ja. Ich bitte dich, wenn Bongert uns wirklich verklagt... Ich werde sie vergiften. Sie ist doch mal realistisch. Ich meine... Wie bitte? Ja. Du willst mich hochnehmen? Nein. Wirklich? Noch nie dran gedacht, mal ehrlich. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat... Du musst weg. Gerd, das kann nicht dein Ernst sein. Monika bearbeitet sie und es dauert nicht mehr lange, dann hat sie erreicht, was sie will. Ach, Monika. Unterschätzt das Luder nicht. Irene ist mich genauso leid, wie ich sie leid bin. Ihr fehlt nur noch ein Quäntchen Mut, Schluss zu machen. Noch. Scheidung. Die Uhr läuft gegen mich, gegen uns. Du kannst nicht, ich meine, wir können nicht. Es gibt 2 Möglichkeiten. Konkurs, Prozess, Weg zum Arbeitsamt. Gerd. Oder eine Handvoll Mietshäuser, eine Villa, Geld, so viel du willst. Und Ende unseres Versteckspiels. Wir können wählen, aber wir sollten uns nicht zu viel Zeit damit lassen. Das kommt raus. Sowas kommt immer raus. Ach, Quatsch. Aber... Wie? weiß es nicht, ein Unfall, ein tragisches Missgeschick. Irene trinkt, da kann immer mal was passieren, nicht? Irene nimmt jeden Abend ihren Schlummertrunk, wie man das nennen könnte. Zwei Aspirin, aufgelöst in Wasser, gegen ihre Kopfschmerzen am Morgen. Nehmen wir mal an, es befindet sich eines Abends was anderes im Glas. Gift. Ja, ein Schlafmittel, eine Überdosis. Der Verdacht würde doch sofort auf dich fallen, du erbst doch alles. Das hängt davon ab, wie geschickt man sowas inszeniert. Es muss noch diese Woche passieren. Ab Samstag ist sie bei Monika auf Sylt und ich fürchte, sie kommt nicht als dieselbe wieder, als sie weggefahren ist. Das heißt, es bleiben wir uns. Noch 3 Tage. So ist es. Was denkst du? Oh Gott. Okay. Schön. Und ich hab auch schon eine Idee. Praxis Dr. Roth? Ja, guten Tag. Noah, kann ich bitte den Doktor sprechen? Moment, ich verbinde. Danke. Ja? Gerd, hallo? Ja, hallo, grüß dich. Ja, was kann ich für dich tun? Ich würde gerne auf einen Sprung vorbeikommen. Passt es dir in einer Viertelstunde? Ja, für dich habe ich doch immer Zeit. Danke. Tschüss, bis gleich. Ja, bis gleich. Gerd? Ja. Sei vorsichtig. Mach dir keine Sorgen, mein Herz. Frau Wagenbach, wenn was sein sollte, ich bin beim Arzt. Das geht schon seit Wochen so, das ist doch kein Leben. Moment noch, ja, Moment. Ich muss tagsüber fit sein. Gerade jetzt. So. Also ich mache das wirklich äußerst ungern. Dein Blutdruck ist völlig normal. Sag mal, hast du schon die üblichen Mittel ausprobiert? Ein halbes Dutzend und keins hat gewirkt. Baldrian oder ein Schnäpschen. Ich habe heute Nacht bis 5 Uhr wach gelegen und um 6:30 ging der Wecker. Naja, also dein letztes EKG war ja in Ordnung, ich denke... Ich kann das verantworten. Danke. Du weißt gar nicht, wie sehr du mir damit hilfst. So, aber nur dies eine Mal, ja? Joschi, natürlich. In 2 Wochen ist das Projekt unter Dach und Fach und dann werde ich auch wieder schlafen können. Jeweils nur eine halbe Tablette. Und auch das nur, wenn es unbedingt nötig ist. Ja. Sag mal, was macht die Reine? Ja, das Übliche. Du, die trinkt zu viel, Gerd. Ja, ja. Du solltest auf sie aufpassen. Wenn sie so weitermacht, passiert noch ein Unglück. Versprochen. Die Rechnung. Schick mir die Rechnung bitte direkt ins Büro. Ja, geht in Ordnung. Gut. Also, alles Gute. Danke. Und grüße Irene von mir, ja? Ja. Ach, da bist du ja. Hallo? Krieg ich keinen Kuss? Zieh dich gleich um. Gabi hat doch tatsächlich Karten für das neue Musical aufgetrieben. Was? Konntest du mir das nicht eher sagen? Ich habe ja im Büro angerufen, aber du warst schon... Irene, wie ich solche Überfälle hasse. Entschuldige, ich habe es ja selber erst vor einer Stunde erfahren. Wo warst du denn noch so spät? Was? Ein Kunde wollte meinen Rat. Es ging um meinen Anbau, nichts Tolles. Möchtest du noch einen Drink, bevor wir gehen? Nein, und du solltest auch nichts trinken vor dem Essen. Es tut mir leid. Ich meine, mein Benehmen am Sonntag auf der Party und... Und überhaupt. Schon gut. Du bist besonders mit der Post gekommen? Du warst in der letzten Zeit halt immer weg und ich bin eine eifersüchtige Gans. Ach komm, lass uns darüber reden. Doch. Ich möchte darüber reden. Das ist es ja gerade. Wir sprechen doch kaum noch miteinander. Muss das jetzt sein? Ich habe über uns nachgedacht. Wir sollten... Wir sollten was? Das machen, was man einen neuen Anfang nennt. Einen Anfang machen würde bedeuten, wir seien am Ende. Sind wir das nicht? Machen wir uns doch nichts vor. Du weißt es, ich weiß es. Wir sind doch glücklich. Ach, wir leben nebeneinander her. Du hast die Firma und ich meinen Cognac. Nennst du das Glück? Ja, wir reden dann einmal, okay? Und das mit dem Geld, wenn du es wirklich so dringend brauchst. 20.000? Das ist gut sein, das ist nett von dir. Ich habe mit der Bank gesprochen, das ist alles in Ordnung. Sonntag kam halt alles zusammen und da... Ach, scheiße. Komm mal her. Warum kann es nicht wieder so sein wie früher? Ich muss mich umziehen. Du, ich hab Manfred und Uschi für Freitagabend eingeladen. Ist das recht? Naja, natürlich. Wieso Freitag? Da spielst du doch immer Squash. Weil du schon am Samstag fährst und du magst die beiden doch so gern. Wir könnten grillen, was meinst du? Ja, warum nicht? Von mir aus. Du? Ja? Warum verträgst du dich nicht wieder mit Monika? Weil ich nicht einsehe, dass sie mich ständig von ihr beleidigen lassen muss. Sie hat es bestimmt nicht so gemeint. Und ob, jedes Wort. Tu's für mich, bitte. Was verlangst du? Dass ich auf allen Vieren zu ihr krieche? Schreib ihr was, irgendwas Nettes, ein paar Worte nur. Nein, ich denke nicht dran. Das ist doch kein Zustand. Ich möchte, dass wir eine richtige Familie sind. Herrgott, das kann dir doch nicht so schwer fallen. Ein paar Worte nur und ich nehme den Brief dann mit nach Sylt. Na schön, wenn dir so viel dran liegt, ich werde den morgen... Mach es jetzt, bitte. Ja, gut. Also, was? Tja. Schreib einfach, es tut mir aufrichtig leid, bitte verzeih mir, Gerd. Aufrichtig leid, verzeih mir, Gerd. Danke. Du wirst sehen, es wird alles wieder gut. Und lass uns nie mehr streiten. Wir sollten jetzt besser gehen. Cheers. Prost. Wenig Betrieb in dem Laden. Was ist dabei? Das ist es also. Das sieht so harmlos aus. Ja. Und was ist das genau? Frag mich nicht nach dem Namen. Ein Schlafmittel, ein sehr starkes Schlafmittel. Das gibt's nur auf Rezept. Das ist schon unheimlich irgendwie. Wenn das Zeug so vor ihm liegt. Wie Traubenzucker oder Aspirin. Willst du ihr die ganze Menge geben? Ja. Wie viel ist das? 9 Tabletten. Der Packungsbeschreibung nach dürften schon 3 reichen. Na, wieso dann 9? Es waren eigentlich 12, aber 3 brauche ich für später. Und warum hast du es pulverisiert? Damit es sich schneller auflöst und schneller wirkt. Verstehe. Angst? Wir haben gesagt, wir machen es. Ja, und wir machen es. Und wie? Manfred und Uschi besuchen uns Freitagabend. Oh. Wir werden nett plaudern und grillen und eine Menge trinken, Irene jedenfalls. Und dann? Sie wird gegen 11 betrunken sein. Wahrscheinlich wird Uschi sie ins Bett bringen. Auf keinen Fall ich. Warum nicht? Meine Gäste werden später bestätigen können, dass ich die ganze Zeit auf der Terrasse war. Ach, aber sie muss das Zeug doch irgendwie... Trinken, ja. Eine halbe Stunde, nachdem sie im Bett ist, muss ich mal kurz zur Toilette. Verstehe. Ich löse das Pulver auf. Warum nicht vorher? Und wenn sie das Glas entdeckt? Stimmt. Ich löse das Pulver auf, gehe ins Schlafzimmer, wecke sie und flöße sie ein. Und wenn sie nicht trinken will? Sie wird trinken. Dazu hat sie viel zu große Angst vor Kopfschmerzen. Vor allem ist sie daran gewöhnt, es zu tun. Was ist, wenn Uschi ihr schon vorher was gegeben hat? Glaubst du, Irene bekommt das mit? Sie wird eine ganze Flasche Cognac im Magen haben. Dafür sorge ich schon. Die restlichen 3 Tabletten verstreue ich auf dem Schlafzimmerboden und das leere Röhrchen lege ich auf den Nachttisch zwischen unseren Betten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, das sage ich doch. Und eine Minute später bin ich wieder auf der Terrasse und kümmere mich um meine Gäste. Was ist, wenn man ihr den Magen auspumpt und feststellt, wie viel von dem Zeug sie genommen hat? Brit, es ist ein Unfall. Warum sollte Roth sowas tun? Was ist? Nichts. Es ist nur so endgültig. Das soll es auch sein. Na? Hört sich gut an. Wo ist der Haken bei der Sache? Es gibt keinen Haken. Okay. Okay, dann mach es. Hast du was vor? Du hast dich so schick gemacht. Mhm. Gabi und ich wollen ein bisschen ausgehen. Soll ich dich hinfahren? Danke, ich nehme ein Taxi, aber morgen früh wäre ich dir dankbar. Wieso? Willst du in die Stadt? Monika hat angerufen, das Wetter sei fantastisch an der See und da habe ich gedacht, ich fahre schon morgen. Morgen? Du liebe Güte, was hast du denn? Wieso willst du denn schon morgen fahren? Ja, weil ich nicht bis übermorgen warten will. Ist das so furchtbar aufregend? Ja, aber ich habe doch Manfred und Uschi eingeladen. Die werden es dir bestimmt nicht übel nehmen. Im Übrigen brauchst du sie ja nicht ausladen. Glaubst du denn, ich setze mich alleine mit denen hier hin? Dann lad sie aus. Das finde ich überhaupt nicht gut. Du änderst einfach unsere Pläne und sagst mir nicht mal Bescheid. Jetzt übertreib nicht, Gerd. Welchen Unterschied macht es denn, ob ich Samstag oder schon Freitag war? Einen großen. Mach doch nicht so ein Theater wegen einer solchen Lappalie. Lappalie? Zufälligerweise habe ich mich sehr auf diesen Abend gefreut. Oh, komm. Du hast Uschi und Manfred noch nie ausstehen können. Was hat das damit zu tun? Ich wollte dir schließlich eine Freude machen. Ja, das war ja auch sehr lieb. Ach, hör doch auf. Herrgott, wir laden Sie ein anderes Mal ein. Zuerst wolltest du überhaupt nicht fahren? Und jetzt kannst du es nicht abwarten? Was soll das? Du tust, als hinge mein Leben davon ab, wann ich fahre. Unsinn. Was ist denn mit heute Abend? Hä? Ich meine, wir können Manfred und Uschi doch heute Abend einladen. Das ist überhaupt die Idee. Ich rufe sie an und frage, ob wir sie auf heute verlegen können. Ja, und Gabi? Ich habe ihr versprochen, mit ihr auszugehen. Rufe ich auch an. Du hast eben eine Migräne oder sowas. Das passt mir überhaupt nicht. Warum soll ich Gabi anlügen? Nein, Gerd, Gerd! Hallo, Manfred, grüß dich. Ich bin's, Gerd. Du, sag mal, würdest du euch was ausmachen, wenn wir schon heute Abend bei uns grillen? Ja, Irene will morgen früh zu Monika und ja, ich verstehe. Und kannst du es nicht absagen? Na? Nein. Ja, dann lass uns beim Morgen. Ne? Ja gut, grüß dich. Die können heute nicht. Manfred muss mal in die Firma. Na siehst du, hat sie das Problem von selber gelöst. Irene, warte doch. Ja, bist du so lieb und räumst das Geschirr noch in die Spülmaschine? Irene! Und bleib nicht auf! Scheiße! Ach so? Ich dachte, sie wäre so enttäuscht von Teneriffa. Hat sie mir jedenfalls gesagt. Du, Babsi, ja, komm, ich muss aufhören. Ich rufe dich die nächsten Tage wieder an, ja? Okay, dann mach du. Ciao, ciao. Das ist alles im Eimer. Wir müssen die Sache abblasen. Wieso? Irene fährt morgen früh nach Sylt. Ja und? Ja und? Wenn sie morgen fährt, gibt's morgen keinen Grillabend, kein Besuch, keine Zeugen. Und die brauche ich für mein Alibi. Wir waren so nah dran. Da konnte überhaupt nichts schief gehen. Einen besseren Plan wird es nie mehr geben. Verschieben? Verschieben? Du bist vielleicht gut. Bongartz will sein Geld übernächste Woche. Da liegt die Rede noch quietschfidel am Strand. Komm, trink erst mal. Nein, ich will jetzt nichts trinken. Oh Gott, dieses Miststück. Warum muss die immer aus der Reihe tanzen? Dann mach's halt heute Abend. Ohne Zeugen, ohne Alibi? Das ist mir zu riskant. Denk dir was aus. Du musst sie daran hindern, dass sie morgen früh wegfährt. Die weiß ich auch nicht. Sie hat die Bremsleitung ihres Autos. Ach, das ist Quatsch. Davon abgesehen nimmt sie den Zug. Nein, es muss was anderes sein. Komm, gib mir doch was zu trinken. Wodka Lemon, wie immer? Ja, bitte. Es muss einfach eine Möglichkeit geben, sie zurückzuhalten, wenn ich nur wüsste, wie ich das anstellen soll. Ich das wüsste. Hilf mir! Lass dir auch mal was einfallen! Da. Ja, danke. Sie müsste krank werden. Wenn ich sie krank machen muss, dann kann ich sie auch gleich umbringen. Entschuldige bitte, wenn ich dir helfen will. Brit, sei nicht eingeschnappt. Ich sitze auf dem Pulverfass. Wir, Gerd, vergiss das nicht. Wir. Man müsste von Sylt aus irgendwas, Oh, Moment, ich hab eine Idee. So. Mach schon, geh ran. Los. Wen rufst du nur jetzt an? Monika, sie soll... Ja, ja. Hier ist Gerd Noack. Kann ich die Monika sprechen? Ach so, dann können Sie was ausrichten. Sagen Sie ihr... Also es geht um Folgendes. Ich habe Ihrer Mutter, meiner Frau, eine Halskette bestellt. Ja, als Überraschung. Und die bekomme ich erst morgen nach Mittag. Nein, kommen Sie, lassen Sie mich mal ausreden. Also, Monikas Mutter will schon morgen früh zu euch kommen, aber da wird das ja Essig mit der Überraschung. Und darum soll Monika ihre Mutter anrufen, heute Abend noch. Ja, genau, sie soll sich irgendwas ausdenken, damit meine Frau erst am Samstag fährt. Irgendwas. Das weiß ich doch nicht. Was? Ja, verdammt nochmal, warum sagen Sie das nicht gleich? Ein Blödmann! Wer war denn das? Hajo. Hajo, ihr Freund. Ach. Er hört sich erst den ganzen Sermon an und meint dann, Monika käme erst nach Mitternacht zurück. Ja, und? Herrgott, dann ist Irene bereits so besoffen, dass sie ihre Tochter nicht mal an der Stimme erkennen würde. Gerd? Du musst es heute Abend tun. Ohne Zeugen? Wenn das so weitergeht, wenn die betrunkene Ise da ist, wo bleibt die denn? Ganz ruhig, Junge, keine Panik. Da haben wir schon ganz andere Sachen gedeichselt. Also nochmal, ich habe sie gewartet. Als sie kam, gab es Streit. Ich bin wütend in die Gastwirtschaft und habe was getrunken. Und als ich dann nach Hause kam, da war sie. Mir ist das aufgefallen. Weil sie nicht schnarchte, und dann habe ich Tabletten gesehen, dann habe ich die Tabletten gesehen und... Das ist er. Es ist schon nach 11. Die müsste längst zurück sein. Das ist doch ihre Zeit. Ob der was passiert? Oh Mann, ich warte hier und die hat einen Unfall. Ich habe sofort Dr. Roth angerufen. An die Polizei habe ich in der Panik gar nicht gedacht. Ich kann ganz gut alleine gehen. Ja, das sehe ich. Komm, setz dich da hin. Vorsicht. Nein, Junge, war es doch nicht so ein... Oh. Ist dir schlecht? Quatsch. Komm, ich bin nicht ins Bett. Nein, ich will einen Kollegen. Du hast genug für heute. Ja, das bestimmst du, was? Das gib mir jetzt einen Cognac, ich hole mir selber. Verdammt nochmal, pass doch auf! Guck, warum brüllst du denn so rum? Ich bin ja nicht taub. Soll ich schön grüßen von Gabi? Gabi ist überhaupt unheimlich potent. Ja, aber nur den einen. Findest du nicht auch? Ich finde Gabi unheimlich potent. Ja. Meinst du nicht, du solltest langsam ins Bett? Hast du was verloren? Verloren? Auf dem Boden, eine kleine Tüte. Oh, das muss... Was ist denn das? Ist nichts. Seit wann schleppst du kleine Tüten mit, Jo? Irene, bitte lass das. Du sollst mir jetzt sagen, was in der Tüte ist. Natron, mein Gott, ich hatte Sodbrennen und da habe ich mir Natron besorgt. Das ist gut. Ich sauf und du hast Sodbrennen. Ach Gott, du Armer. Das ist Schluss hier mit der Flasche. Also, immer, ne? Soll ich jetzt meine Maus bestimmen, ob ich trinke oder nicht? Komm jetzt ins Bett. Ich will Fernsehen. Ja, das wisst ihr. Ich will auf Fernsehen, verdammt nochmal. Ich will noch was trinken. Irene, sei jetzt vernünftig. Du bist doch morgen früh raus. Ganz vorsichtig. So, da sind wir. Ich habe schon gesagt, die sie von Gabi grüßen. Oh. Na komm, ich helfe dir beim Ausziehen. Dieses Kiss kann ich selber Finger weg. Ich bringe dir gleich dein Aspirin. Ja, das ist gut. Alles in mir, Kerl. Und weil du so ein lieber Kerl bist, habe ich auch eine Überraschung für dich. Da bin ich gespannt. Willst du das Trinken dran geben? Quatsch. Aber ich fahre dann doch erst Samstag. Ich weiß es nicht. Aber du musst dich doch erinnern können. Ich weiß es nicht. Wie oft soll ich denn das noch sagen? Wann hast du es denn bemerkt? Gestern Nacht, als ich eine nehmen wollte. Jetzt kommt Irene so spät nach Hause und als ich dann endlich im Bett liege, kann ich nicht einschlafen. Na ja, ja, ja, auf Medikamente muss man halt aufpassen. Was glaubst du, was passieren kann, wenn ein Kind das Röhrchen findet? Ich hab's bestimmt nicht auf der Straße verloren. Hältst du mich für tablettensüchtig? Natürlich nicht. Ich ärgere mich nur über deine Unachtsamkeit. Ja, entschuldige. Ja, also... Hier. Ja, danke. Ja, und sonst? Also dein Nervenkostüm scheint mir ja nicht das Beste zu sein. Ach, es geht schon, die Firma macht mich fertig. Ach so. Ich dachte schon, es wäre wegen deiner Frau. Irene? Ja, ne... Na ja, die macht mir Sorgen. Ja, mir auch, Yoshi. Mir auch. Beeil dich, geehrt. Manfred und Uschi müssen jeden Augenblick da sein. Hetz mich nicht, du weißt, ich hasse das. Was wolltest du beim Notar? Nichts, eine Eigentumsüberschreibung, davon verstehst du nicht. Sag mal, willst du das helle Jacket anziehen oder soll ich dir was Leichteres rauslegen? Du brauchst mir nichts rauszulegen, ich hab alles. Das willst du anziehen? Den Anzug hast du doch schon den ganzen Tag getragen. Ach Gott, nein, Irene, ich werde doch selbst entscheiden können, was ich anziehe. Ach Gott, entschuldige, reg dich nicht gleich wieder auf. Ah, da sind sie! Es fehlt mir noch, dass die in meinen Sachen rumkramt. Amüsier dich gut, Irenchen. Du hast nicht mehr lange. Dein Gesicht hältst du als Sehnsucht. Knallrot. Knallrot. Du hast große Angst, was ich höre, als du mit der Typen bist. Entschuldigung, ich muss noch mit deinen Jungen. Da machst du euch die Blumenwelt, Alter. Mein Gott, Mann. Wach auf, Irene. Es ist so. Ja. Trink das dann aus Berlin. Es ist spät genug, Gerd. Ich habe überhaupt keine Eile. Manfred muss morgen die Garage streichen. Ach, das hat doch Zeit, hat das. Mein Gott, noch mal. Lass uns doch noch ein... Einen kommt gar nicht in Frage. Also, du hast... Schau dich aus. Tschüss, Gerd. Du hast doch noch... Und liebe Grüße an Irene. Bitte. Bitte, ich bitte dich. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Also. Tschüss. Komm gut nach Hause. Ciao. Puh. Irene? Irene, hörst du mich? Irene? Ich kann es nicht glauben, oh Mann. Alles klar. Oh Gott, ist sie? Ja. Und du bist okay? Ja. Ich brauche bloß jetzt einen Schluck zu trinken. Ja. Soll ich zu dir kommen? Nein, um Gottes Willen. Komm, komm zu mir. Du kannst doch jetzt nicht alleine in dem Haus bleiben. Nein, nein, nein. Komm, lass. Ich schlafe hier im Gästezimmer. Ja. Mein Engel. Wir haben es geschafft. Ich liebe dich. Tschüss. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mein aufrichtiges Beileid. Es tut mir ja so leid. Schrecklich. Einfach schrecklich. Ich kann es einfach nicht fassen. Soll ich euch im Wagen mitnehmen? Danke, nein. Lass uns gehen. Immerhin ein leichter Tod. Er hat ihn ja auch selbst ausgesucht. Also genau verstanden habe ich das nicht. Du hast nachmittags im Büro angerufen und seine Sekretärin sagte dir, Gerd wäre zum Arzt. Ja. Und Dr. Roth hat mich beruhigt. Er hätte ihm lediglich ein starkes Schlafmittel verschrieben. Dabei litt Gerd gar nicht an Schlaflosigkeit. Hast du es damals schon geahnt? Nein. Nein, erst am nächsten Tag oder noch später. Wie er es machen würde, das war mir klar. Wo er mir jeden Abend so fürsorglich mein Aspirin gab. Und wann es passieren würde? Er hatte Manfred und Uschi eingeladen, obwohl er sie nicht ausstehen konnte. Hm. Und am nächsten Tag sollte ich zu dir nach Sylt. Hm. Es lag auf der Hand, dass ich noch vor dem Wochenende sterben sollte. Oh, Mutti, du hättest mich wenigstens anrufen müssen. Na, warum hatte ich Beweise? Außer seiner merkwürdigen Reaktion, als ich ihm vorlog, ich würde einen Tag früher fahren? Aber du warst in Lebensgefahr. Ich hätte mich genauso gut irren können. Als er duschte, fand ich ein Pulver in seiner Jacke. Er sagte mir, dass es nicht wirklich Natron war. Es war aber keins. Wer glaubt schon, dass ihn der eigene Mann umbringen will? Also habe ich ihm Traubenzucker in die Jacke gesteckt und das Pulver in einen Rest Bitter Lemon gerührt, der in der Wohnzimmerbar stand. Wenn es wirklich harmlos war, konnte es ihm ja nicht schaden. Mutti. Kurz nach zwei habe ich nochmal nachgeschaut. Und da war er schon tot. Ja? Wer ist denn das? Frau Noack, entschuldigen Sie die Belästigung. Terjung, mein Name, Kriminalpolizei. Krimi, ich verstehe nicht, wieso? Nur ein paar Fragen zum Tode Ihres Mannes. Übrigens mein Beileid. Danke. Aber es muss Sie hart getroffen haben. Was wollen Sie von meiner Mutter? Nur ein paar abschließende Fragen. Zum Beispiel? Lebten Sie und Ihr Mann in Gütertrennung? Nein. Wir hatten zwar verschiedene Konten, aber... Und Sie wussten auch nicht, dass die Firma Ihres Mannes kurz vor dem Konkurs stand? Nein. Er hätte das auch nie zugegeben. Er hat sie erst vor wenigen Tagen in eine GmbH umgewandelt. Was hat denn das mit mir zu tun? Nun, offensichtlich wollte er verhindern, dass seine Gläubiger auf ihr Vermögen zurückgreifen konnten, verstehen Sie? Ich verstehe überhaupt nicht. Ihnen war auch nicht bekannt, dass Ihr Mann sich ein ungewöhnlich starkes Schlafmittel verschreiben ließ? Dr. Roth erwähnte so etwas, aber ich habe dem keine Bedeutung beigemessen. Ihr Mann selbst hat es Ihnen nicht gesagt? Nein, na, sonst wäre... Verzeihen Sie, ich wollte Ihnen nicht wehtun. Er hat sich übrigens die Arztrechnung direkt in die Firma schicken lassen. Was soll diese Fragerei? Sie sehen doch, meine Mutter ist am Ende. Oh, ich wollte Sie wirklich nicht belästigen, aber die Fakten sprechen nun mal eine eindeutige Sprache. Ja, Frau Norg, es tut mir leid. Heißt das, Sie... ich... Das heißt, wir müssen von einem typischen Selbstmord ausgehen. Hä? Ja, natürlich. Er hat es einfach nicht verkraftet, dass er das Familienunternehmen ruiniert hat. Ja. Davon zeugt ja wohl auch sein Abschiedsbrief. Meine Damen, es tut mir leid, wenn ich Sie aufgehalten habe. Oh Gott. Und ich dachte schon, das wäre aus. Welchen Abschiedsbrief meinte er? Diesen. Es tut mir aufrichtig leid, bitte verzeih mir, Gerd. Eigentlich war der für dich bestimmt, aber ich fand es praktischer, ihn neben Gerds Leiche zu legen. Sie hörten Irene Schlummertrunk von Conny Lenz. Unter der Regie von Walter Adler sprachen Judy Winter als Irene, Ulrich Pleitgen als Gerd und weiterhin Ellen Schulz, Charles Wirz, Hans-Dieter Jendrejko, Helga Grimme, Anja Franke, Hans-Peter Halwachs, Peter Fricke, Klaus Beusen und Martina Esser.